Nein, selbst ihr Lächeln nicht. Ich habe es ja wohl schöner noch an Aberwitz, an Tant, an Hühnerei, an Schmeichler und an Buhler verschwenden sehen. Hat's da mich auch bezaubert? Hat's da mir auch den Wunsch entlockt, mein Leben in seinem Sonnenscheine zu verflattern? Ich wüsste nicht. Und bin auf den doch launisch, der diesen höheren Wert allein ihr gab. Wie das? Warum? Wenn ich den Spott verdiente, mit dem ich Saladin entließ. Schon schlimm genug, dass Saladin es glauben konnte. Wie klein ich ihm da scheinen musste. Wie verächtlich. Und das alles um ein Mädchen? Kurt! Kurt, das geht so nicht! Lenk ein! Wenn vollends mir da ja nur was vorgeplaudert hätte, was schwerlich zu erweisen stünde. Sieh! Da tritt er endlich in Gespräch vertieft aus seinem Hause. Ha! Mit wem? Mit ihm! Mit meinem Klosterbruder! Ha! So weiß er sicherlich schon alles. Ist wohl gar dem Patriarchen schon verraten. Ha! Was hab ich Querkopf nun gestiftet? Dass ein einziger Funken dieser Leidenschaft doch unsers Hirns so viel verbrennen kann. Geschwind, entschließ dich, was nun mehr zu tun. Ich will hier seitwärts ihrer warten, ob vielleicht der Klosterbruder ihn verlässt.